Wenigstens einen Teil seiner Qualen hatte er geglaubt, abwälzen zu können, und nun, wo ihr ganzes Herz sich ihm zugewandt hatte, fühlte und erkannte er plötzlich, dass er um unermesslich vieles unglücklicher geworden war. »Sonja«, sagte er, »komm lieber nicht zu mir, wenn ich im Gefängnis bin.« Sonja antwortete nicht, sie weinte. Es vergingen ein paar Minuten. »Hast du ein Kreuz?« fragte sie auf einmal unerwartet, als sei es ihr plötzlich eingefallen. Zuerst verstand er die Frage nicht. »Nein, du hast keins? Hier, nimm dieses Kreuz aus Zypressenholz. Ich habe noch ein anderes, ein kupfernes, von Lisaveta. Ich habe mit Lisaveta getauscht. Sie hat mir ihr Kreuz gegeben und ich ihr mein Heiligenbildchen. Ich will jetzt das Kreuz von Lisaveta tragen und du sollst dieses haben. Nimm es, es ist ja meins. Es ist doch mein Kreuz«, bat sie ihn. »Wir werden miteinander leiden, also wollen wir auch zusammen das Kreuz tragen.« »Gib es«, sagte Raskolnikow. Er wollte sie nicht kränken, aber er zog gleich wieder die Hand zurück, die er nach dem Kreuz ausgestreckt hatte. »Nicht jetzt, Sonja. Lieber später«, fügte er hinzu, um sie zu beruhigen. »Ja, ja, lieber später. Das ist besser«, pflichtete sie ihm mit Eifer bei. »Wenn du deinen Leidensweg antreten wirst, dann nimmst du es. Dann kommst du zu mir, ich werde es dir umhängen und wir wollen dann beten und beide zusammen gehen.« In diesem Augenblick klopfte jemand dreimal an die Tür. »Sofja Semjonowna, darf ich eintreten?« ertönte eine gut bekannte höfliche Stimme. Sonja stürzte erschrocken zur Tür. Das blonde Gesicht von Lebesjetnikow schaute ins Zimmer. Lebesjetnikow sah aufgeregt aus. »Ich komme zu Ihnen, Sofja Semjonowna. Entschuldigen Sie, ich dachte mir schon, dass ich auch Sie hier antreffen würde«, wandte er sich schnell an Raskolnikow. »Das heißt, ich dachte nichts dergleichen, aber ich dachte, Katharina Iwanowna ist verrückt geworden«, schloss er plötzlich zu Sonja gewandt. Sonja schrie auf. »Das heißt, es hat wenigstens den Anschein. Wir wissen alle nicht, was wir tun sollen. Das ist es. Sie kam zurück. Man scheint sie irgendwo hinausgejagt, vielleicht auch geschlagen zu haben. Es scheint wenigstens so. Sie war zu dem Vorgesetzten des verstorbenen Semjon Zacharitsch gelaufen, hatte ihn nicht zu Hause angetroffen. Er war bei einem anderen General zum Essen geladen. Und stellen Sie sich vor, sie ist dann dorthin gelaufen zu diesem anderen General. Stellen Sie sich vor, und sie bestand auf ihrem Verlangen, den Vorgesetzten von Semjon Zacharitsch zu sehen. Und sie hat, wie es scheint, ihn von der Tafel rufen lassen. Sie können sich denken, was passiert ist. Man hat sie selbstverständlich hinausgejagt. Sie erzählt, dass sie den General beschimpft und ihm sogar etwas ins Gesicht geschleudert habe. Das kann man ihr schon zutrauen.